Manches kann man ausradieren, vieles aber bleibt. Und Gott hat dir dies Wasserzeichen in dein Bild geprägt, dass alles, was du malst, seinen Segen trägt. Ja, Gott hat dir dies Wasserzeichen in dein Bild geprägt, dass es seinen Segen trägt. Wir können dir nicht mehr geben als diese Farben hier. Doch was du damit malen wirst, das liegt allein an dir. Man kann das Bild verderben, sind die Farben allzu krass. Zu zaghaft aber bleibt das Bild zu blass. Selbst wenn man es zerknüllt, wenn man's durchnässt, weil man mal weint, steht, sieht man noch dies Zeichen, wenn Gottes Licht durchscheint. Und Gott hat dir dies Wasserzeichen in dein Bild geprägt, dass alles, was du malst, seinen Segen trägt. Ja, Gott hat dir dies Wasserzeichen in dein Bild geprägt, dir